Also wir haben gesagt, dass ich glaube, die meisten von uns dann am Freitag bye bye und indem ich möchte, dass alle maximal von diesen Elementen Meditation Nutzen haben, dann wie wir schon gesagt haben, indem es sehr gut mit Atmenmeditation zusammenpasst. Beide sind auf Körper, auf körpergerichtete Achtsamkeit. Dann wir kombinieren es mit Verständnis von Anapanasati, das und Anapanasati, wie ich immer betont habe, ist die beste Kamatana, das man auch im täglichen Leben üben kann. Auch wenn man berufstätig ist, auch wenn man viele andere Sachen zu tun hat, diese Achtsamkeit vom Atmen, wenn es zur Gewohnheit wird, dann bringt immer diese Konzentration und Weisheit mit sich selbst. Ja, Sie wollten fragen etwas? Man wird in einer Panasati einsteigen. Ich habe noch eine Frage zu gestern Abend, die habe ich noch mitgenommen. Gerade bei diesem Sutra stellt sich mir die Frage wieder. Wir haben gesagt, das letzte vor Anapanasati war die Wahrnehmung, die Betrachtung der Vergänglichkeit. Das ist ja, wenn die Vergänglichkeitsbetrachtung erfolgreich geübt wird, dann führt sie ja zur Auflösung jeglichen Ich-Dünkel. Dann sind wir ja eigentlich am Ende. Das ist ja eines der letzten Fetten. Warum dann noch Anapanasati? Weil diese Anapanasati dann fasst zusammen, wir kommen dazu, alle Weisheiten. Ja, ich meine jetzt, warum jetzt der Rahula noch dann die Anapanasati-Übung angeboten kriegt von Buddha? Weil Anapanasati-Übung, die vier Satipatthanas gehen zu Vollheit, zur Erfüllung. Wenn vier Satipatthana gehen zur Erfüllung, kann man sagen? Zur Reife. Zur Erfüllung, zur Reife. Wenn Satipatthana gehen zur Reife, dann die sieben Bojangas gehen zur Reife. Wenn sieben Bojangas gehen zur Reife, dann die überweltliche Vijayavimutti, diese Freiheit kommt zu Reife, dann ist man wie was? Aber wir werden jetzt lieber nicht so viele Fragen. Wir heute und morgen, dann wir gehen über gehen mit zu Ende von dem Sutta, dann wir können diskutieren. Okay. Freitag noch vielleicht. Finden wir Zeit für Diskussion. Damit, wenn Sie hier verlassen, alle Ihre Fragen, die Sie haben möchten, einigermaßen gelöst sind und Sie wissen genau, wie Sie weiter üben sollen. Das ist mein Job, ist eben das. Also kommen wir einfach. Gehen wir weiter mit unserem Resultat. Dann wir haben schon gesprochen über diese 11 Meditationen, die zu tieferen Verständnis von Anapanasati führen. Der wichtigste fünf davon ist die Meditation über die Elemente. Wir werden noch darüber sprechen. Damit Sie es gut zusammenfassen können. Dann, nach diesen 11 Erklärung von den 11 Meditationen, die zu tiefem Verständnis von Anapanasati-Meditation führen, dann der Buddha sagt, Rahula, entwickle Meditation über die Achtsamkeit auf den Atmen. Wir haben schon erwähnt, dass diese Achtsamkeit auf den Atmen ist. Atem. Auf den Atem. Ist genauso wie Achtsamkeit an die Elemente gerichtet, diese Tattva Manasikara, im Geiste machen, das, was wirklich existiert, es ist wirklich da, es ist nicht, dass wir es machen müssen, damit wir gewisse Ziele erreichen. Diese Atmen, Meditation, Atmen als Elemente sind immer da und die vier Elemente sind auch immer da. Das ist unser Körper ist nichts anderes als die vier Elemente. Und Atmen ist auch nichts anderes als die vier Elemente. Die sind einfach da. Wir brauchen etwas nichts Neues zu schaffen, die sind immer da. Das heißt Tattva Manasikara. Tattva heißt wie die Dinge wirklich, wie die Sachen wirklich sind, wie wenn die Achtsamkeit auf den Atmen entfaltet und geübt wird, ist das von großer Frucht, von großen Nützen. Wir haben schon gesagt, dass alle Früchte des Weges, alle Samatha, die Samatha-Weisheit und Vipassana-Weisheit können zu Reife kommen, auf diese Objekt. Man braucht nicht den Objekt wechseln. Alle Weisheiten, Samatha-Weisheit, Vipassana-Weisheit, kann zur Reife kommen auf diesen Objekt. Und auf demselben Objekt dann, wenn man sich Mühe gibt, kann man dann zu volle Reife, zu volle Wachheit im Zustand von Arahat kommen, wo nicht mehr die Beschmutzungen des Geistes vorhanden sind. Und was ist das für ein Gefühl? Wie in der Schweiz. Na prima. Und wie wird die Achtsamkeit auf den Atmen entfaltet und geübt, so dass sie von großer Frucht und großem Nutzen ist? Dann, was bedeutet das hier? Jetzt zeigt durch diese 16 Übungen von auf Atmen gerichtete Achtsamkeit, Buddha dann zeigt den Weg zu voller Klarheit. Wenn man das richtig verstanden hat und richtig geübt hat, kann man durch diese 16 Übungen zu voller Klarheit kommen. Und dann ist man wie? Alles klar. Dann, was gibt es zu tun, damit man zu dieser Klarheit, zu dieser Freiheit kommt? Rahula, da setzt sich ein Bhikkhu nieder, so wie Sie jetzt gerade sitzen, nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist. Wenn Sie was davon, von dieser Meditation, obwohl wir jetzt zusammen üben, wenn Sie trotzdem davon großes Nutzen bekommen, ist es umso wertvoller. Aber natürlich, wenn man tief, tief in Vertiefung gehen möchte, wird man dann so üben müssen. Wenn man ein Tag, zwei Tage, sogar drei Tage, vier Tage, auch ein paar Stunden ist nicht schlecht, tief in Vertiefung eingehen möchte, dann muss man halt so machen, wie der Buddha dem Rahula Ratschlag gegeben hat. Jetzt, wenn Sie Vorgeschmack davon kriegen, dann später vorbereiten Sie sich später, wenn Sie tief, tief in Versenkung und dann in sehr klare, erfolgreiche Vipassana eingehen möchte. Natürlich ist es vorteilhaft, dass man in einer Umgebung ist, wo man isoliert ist von den äußeren Sachen. Hier geht das einigermaßen, aber nicht ideal. Wie ich schon, ich glaube, gesagt habe, die Voraussetzung dafür, dass man in die Vertiefung kommt, ist, dass man die Sinnen isoliert von den äußeren Eindrücken und innerhalb des Körpers dann schützt. Das heißt Kaya Viveka. Wenn das erfolgreich ist, wird man dann imstande sein, Chitta Viveka zu üben. Chitta Viveka heißt Isolierung des Geistes. Isolierung des Geistes von unnützlichen Gedanken und dann auch von den Verschmutzungen. Wenn man das geschaffen hat, dann geht es tief in Samatha und Vipassana. Weil die Voraussetzung für Samatha und Vipassana ist, dass man die fünf Hindernisse beseitigt hat. Ohne das kommt man nicht hinein. Wissen Sie von den fünf Hindernissen alle? Ich brauche nicht zu erklären. Alle wissen. Sie wissen nicht fünf Hindernisse? Was sind die fünf Hindernisse? Annette, erklären Sie. Was ist das erste? Kama-Chanda. Wie übersetzt man? Sinnenbegierde. Dann? Vyapada. Was ist Vyapada? Dann kommt Tinamida. Was ist Tinamida? Trägheit und Lässigkeit des Geistes. Faul. Dann kommt Udacha Kukucha. Was ist Udacha Kukucha? Unruhe und schlechtes Gewissen. Bei Bissen von Gewissen. Reinhard, denken Sie darüber? Hm? Und dann, ich kenne das, ja. sogar der Zweifel ist mir eingefallen. Ich habe gehört, der Zweifel gehört auch dazu, oder? Der Zweifel gehört auch dazu. Dann, das sind die fünf. Hm? Das ist und, Übelwollen ist prima, Übersetzung, ja, Übelwollen. Prima, das haben Sie gut erfasst. Dann, wenn diese Kamachanda-Begierde kommt, wie schützt man sich durch? Wenn in der Meditation, wenn Konzentration vorhanden ist, dann geht es weg. Das ist, weil Konzentration nicht da ist, dann kommt sinnlicher Begierde, grobe Geist. Wenn Übelwollen da ist, dann wie schützt man den Geist? Was ist Gegenteil? Piti, natürlich. Wenn Tinamida da ist, wie schützt man sich der Geist? Vitaka, durch Vitaka. Was heißt Vitaka? Hinwenden. Wenn Udaccha Kukuccha vorhanden ist, wie schützt man sich? Muss Freude da sein, dann kein Kukuccha. Freude, die zusammen mit Konzentration verbunden ist, natürlich. Nicht sinnliche Freude. Und wenn Vichikitsa Zweifel, wie schützt man sie? Was, wenn klar ist, kann nicht Zweifel kommen? Vichara, heißt? Vichara heißt? Na, wie übersetzt man Vichara? Vitaka ist so wie von Ferne den Geist zu dem Objekt führen. Vichara ist in der Nähe von dem Objekt bleiben. Vitaka ist so, wenn Sie gute Konzentration haben und schon kennen, mit Konzentration arbeiten, so wie den Geist auf den Objekt schlagen. Und Vichara ist Objekt massieren. Deswegen, wenn gute Konzentration vorhanden ist, dann sehr unangenehm, dann geht man tiefer in die Versenkung. Aber am Anfang ist es Schlüssel für Versenkung. Dann, wenn Konzentration tiefer, dann Störung. Also, das jetzt nochmal das letzte, bitte. Bitte? Wie war das jetzt das letzte, bitte nochmal? Welche letzte? Vor schlechtem Gewissen, wie schützt man sich da? Das vorletzte. Was denken Sie? Sukha. Sukha heißt Freude. Besonders in Bezug auf Meditationsfreude, die man in Konzentration erlebt. Dann gibt es keinen Platz für Aufregung, wenn diese Freude da ist. Meditative Freude. Auf jeden Fall, wir werden noch darüber sprechen. nachdem er die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet, wichtig daran zu denken, diese Bedingung für Isolierung des Körpers ist, dass man eine feste Körperlage hat. Wenn die Körperlage nicht fest ist, dann ist es sehr schwer. Deswegen diese Beine gekreuzt und Oberkörper aufgerichtet. Wo man, wie kommt auf natürliche Weise diese Oberkörper aufgerichtet? Wenn man sitzt auf was? Sitzt bei Verkauf. Prima, Elvira hat das genau definiert. Dann, was passiert? Auf natürliche Weise wird diese Wirbelsäule aufgehoben. Dann muss man aufpassen, aufgerichtet, dann muss man aufpassen, dass diese Dreieck da ist, mit Beinen, und ist man dabei viel üben, dann kommt es mit der Übung. Übung macht den Meister. Man kann auch Samadhi haben, wenn der Kopf nach unten ist oder nicht? Das ist dann nicht richtige Samadhi. Dann die Klarheit geht verloren. Mein, in Burma, sie meditieren so, aber das ist nicht gut. Sie sitzen so wie Säcke von Kartoffeln. Deswegen kein Wunder, dass die Mönche, die so sitzen, nicht gesund sind. Kein Wunder. Weil sie betonen zu viel nur Vipassana und nicht genug Samatha. Eigentlich, man soll genauso vertreut mit Freude so wie mit Leiden. Wenn man nur mit Leiden vertreut ist und nicht mit Freude, dann immer ist fehlerhafte Verständnis. Aber wir beschäftigen uns nicht mit diesen Problemen, wir beschäftigen uns mit Anapanasati. Den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten hat. Das ist nichts anderes als Parimukha Satintapetva, dass man diese Aufmerksamkeit völlig auf Meditationsobjekt etabliert hat. Nicht zulässt, dass die Aufmerksamkeit von dem Meditationsobjekt weggeht. Wir haben morgen darüber gesprochen, ich habe mich nicht damals erinnern können, was Abhilapana heißt. Abhilapana heißt artikulieren. Die Sati-Achtsamkeit ist nichts anderes als klare Artikulierung von dem Objekt, klare Verständnis von dem Objekt. Klare Artikulierung von dem Objekt im Geiste, nicht im Sinne von Wörtern artikulieren, sondern im Sinne von sehr klare Auffassung. Im Sinne, dass... An der Nase. Wo immer der Meditationobjekt ist, da völlig ihn mit Achtsamkeit einschließen. Nicht zulassen, dass es wackelt wie Kürbis auf dem Strom. Das ist dann klare Erinnerung an das Objekt. Das Objekt geht nie, verschwindet nie. Klarheit des Objektes darf nie verloren werden. Wenn der Objekt nicht fest in der Geist ist, dann die Klarheit des Objektes geht weg und diese Funktion von Sati ist, dass es fest vor dem Geist dieses Meditationobjekt hält. Nur dann, das ist die Voraussetzung, dann für Weisheit. Nur dann kann sich dieses Objekt tief im Geiste machen. Manasikara, die Kunst von Meditation ist alles Kunst von Manasikara. Im Geiste machen, indem man den Objekt fest im Geiste macht, wird man imstande sein, die Beschmutzungen des Geistes zu entdecken und zu beseitigen. Sonst, wenn der Objekt wackelt wie Kürbis auf dem Sturm, dann sieht man nicht die Beschmutzungen des Geistes. Dann kommt man nie weiter in der Meditation. Dann beruhigen sich nie die Sankharas und die Sankharas dann stehen in Wege von klarem Verständnis, weil Manasikara, Ruder des Geistes, ist nicht fest. Er wackelt, wo immer was kommt zu Vorschein, er geht da. Müdigkeit kommt, er geht da. Wenn andere Beschmutzungen kommen, er geht da. Deswegen Objekt artikulieren, in diesem Sinne. Festhalten von dem Geiste, damit die Manasikara im Geiste machen, kann das weiter bearbeiten. Im Sinne von Weisheit. Kann man sagen, dass das der Anfang der Konzentration ist? Es ist immer mit Konzentration verbunden. Mhm. Sati kann nicht existieren ohne Konzentration. Es ist immer mit Konzentration verbunden. Wo die Sati ist, wie Chula Vedala Sutta sagt, Sati ist die Pachaya, die Bedingung für Konzentration. Wenn nicht Sati da ist, kann man nicht von Konzentration sprechen. Die Sati ist die Pachaya für Samadhi und Virya, Anstrengung, ist Gestattung? Mhm. Equipment, wie sagt man? Ausstattung für Samadhi. Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten hat, atmet er völlig achtsam ein, atmet er aus. Das ist Schlüssel. Da erst bekommen wir Schlüssel, dann bekommen wir weitere so Sato va asasati, Sato pasasati. Alles ist in diesem Schlüssel kodiert. Wenn man dabei ist, dann alles kommt automatisch. Wenn man nicht dabei ist, man ist K.O. aus dem Spiel. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Jetzt ist wichtig zu verstehen, wenn man mit Samatha Aufmerksamkeit arbeitet, dann was wird betrachtet mit Achtsamkeit? Einfach einatmen und ausatmen. Konzept von einatmen und ausatmen, das ist nicht im wahren Sinne einatmen und ausatmen. Was im wahren Sinne einatmen und ausatmen ist, nichts anderes als die Elemente, die Sie jetzt untersuchen. Das ist wahre Atmen. Und diese wahre Atmen werden dann Objekt von Vipassana. Wenn man mit dem Einatmen und Ausatmen im Sinne von Vipassana arbeitet, dann was wird Objekt? Dann wahre Atmung. Wahre Atmung ist Windelement, der nicht isoliert ist von den anderen Elementen. Alle kommen zusammen, aber Windelement ist am deutlichsten. Insbesondere Windelement in den Geist geschaffene Körperlichkeit. Das werden Sie sehr klar sehen, wenn Sie die Kalapas untersucht haben. Aber jetzt noch nicht so weit. Langsam, langsam. Wichtig zu verstehen. Das wahre Atmen ist nichts anderes als Windelement, das natürlich jeder weiß, kann nicht isoliert kommen, sondern zusammen mit den anderen. Nur indem er vorwiegend ist, wird er als Windelement ernannt. Also in Samatha dann Objekt wird Konzept von dem Atmen, man analysiert nicht die Elemente, nicht sich in Irre bringen lassen. Indem Sie jetzt im ganzen Körper über die Elemente arbeiten, Sie arbeiten auch auf Samatha-Ebene, aber das ist sehr besondere Samatha. Wenn Sie Einatmen, Ausatmen, arbeiten mit ganz normale Samatha, mit Samatha, das als Objekt Konzept nimmt, Panyati, nicht wahre Inhalt von Wahrnehmung. Das ist zu unterscheiden. Wenn Sie nicht darüber klar sind, dann kommen Sie in Schwierigkeiten. Wenn Sie sich beruhigen wollen mit dem Atmen, Sie arbeiten nicht an den Elementen, da Sie dann nur nehmen wahr, die bloße Tatsache von Einatmen, Ausatmen, obwohl Atmen selbst ist nichts anderes als die Elemente. Das ist klar. Mir ist noch nicht ganz klar, was der Unterschied zwischen dem Konzept des Atmens und der wahren Atmung ist. Die wahre Atmen ist nichts anderes als die vier Elemente. Und wenn Sie die Kalapas untersuchen, dann kommt dazu noch die Farbe, Geschmack, Geruch und so weiter. Das ist dann wahre Inhalt von Atmen, das dann Objekt von Vipassana-Wahrnehmung wert. Aber wenn Sie mit Samatha arbeiten, Sie betrachten nicht die Wärme, die Härte von Atmen, sie betrachten nicht die Weichheit, sie betrachten nicht diese Sachen, sie betrachten bloß die Tatsache, dass es da diese Einatmen und Ausatmen Züge sind. Dann bleiben sie bei einem Objekt. Jetzt Besonderheit von dieser Meditation, dass sie jetzt machen, ist, dass sie immer Objekte wechseln. Indem sie diese Eigenschaften von den Elementen sehr tief im Geiste geprägt haben, dann sie können, obwohl sie die Objekt wechseln, sie bleiben konzentriert, eine halbe Stunde, eine Stunde. Aber wenn sie mit Konzept arbeiten, sie ändern, ist immer selbe Atmen, nicht andere Atmen. Einatmen, ausatmen, immer dasselbe. Objekt ändert sich nicht. Deswegen kann man tief in Versenkung eingehen. Mit den Elementen kann man nicht so tief in Versenkung eingehen, weil man muss immer den Objekt ändern. Erdelement bei Atmen ist nichts anderes als das, was Sie gelernt haben, Härte. Härte, dann Rauheit, Schwere, dann Gegenteile, die sechs Eigenschaften, die Sie gelernt haben, das ist Erde bei Atmen. Zwei Eigenschaften, die Sie gelernt haben, das ist Wasser bei Atmen und Temperatur, Wärme und Kälte, das ist Feuer bei Atmen. Dann diese Pulsierung oder Druck, das ist Wind bei Atmen. Und wie macht man es praktisch, bei einem Atemzug die 12 Eigenschaften zu spüren, ist sehr schwer. Sie sollen nicht. Ich habe nicht gesagt, dass Sie es machen sollen. Aber wenn man untersucht, wenn man die Härte und die Weiche... Dann man bleibt bei den ganzen, man bleibt in Nasenlöchern, dann gehen Sie innerhalb Nasenlöchern, dann sehen Sie, dass dieser Platz von in Einatmenzug und Ausatmenzug, Platz von Erde, von Wasser, von Wind, von immer in Wechsel. Und indem sie, dann identifizieren sie die Eigenschaften. So macht man. Und wie kommt man dann überhaupt in die Vertiefung, mit, wenn man das Objekt immer wechseln muss? Da gehört doch sehr viel Erfahrung dann dazu. Sie kommen nicht, sie haben mich missverstanden. Ich spreche jetzt nicht von Vertiefung. Also ja, für mich ist es, ich habe das so verstanden, dass Kalapasin, das ist ja doch eine Vertiefung. Aber nur in Upachara Samadhi, in angrenzenden Vertiefung. In dem der, das ist die Vertiefung, die man unbedingt braucht, damit man in Vipassana hineingeht. Sonst kommen sie nicht in Vipassana. Bei den Elementen ist es auch, wie der Kommentar zu Visuddhimagga sagt, es ist nur genannt Upachara Samadhi in konventionellem Sinne. Es ist nicht wahre Upachara Samadhi auch. Wie man es nennt, egal, aber es hat die Kraft von Upachara Samadhi. Egal, das ist, sie werden selbst erleben, wenn sie arbeiten, wie sie das nennen. Egal. Und wie kann man dann jetzt diese Tatsache, dass man achtsam, völlig achtsam atmet er völlig achtsam ein, achtsam atmet er aus. wie, egal ob Sie jetzt bei Samatha sind oder bei Vipassana sind, wie kombinieren Sie das mit Verständnis von dem, was früher gesagt wurde, diese 11 Meditationen, die der Rahula ebenso, damit er Anapanasati-Meditation versteht. Sehr wichtig, das zusammenzufassen. Warum hat der Buddha erklärt? Warum hat er besonders die Elemente betont? Man soll wie Erde sein, man soll wie Wasser sein. Hm? Damit man es versteht, vielleicht, ich nehme ein Sutta von in Samyutta Nikaya, in Salayatana Vaga gibt es ein Sutta, das sagt, Salayatana sind die 6 Sphären von Wahrnehmung, und der Buddha sagt, dass Chakku Bikave Samudro. Chakku heißt Auge. Bikave, da sind ihr Mönche, Auge, ihr Mönche, Samudro. Samudro heißt Samudra, Ozean. Der Auge, ihr Bikku, ist ein Ozean. Wunderschöne Sache, Auge. Yasa, Rupa Mayo Vego. Yasa Rupa Mayo Vego. Dessen, ist diese Auge ist ein Ozean. Dessen Wellen ist nichts anderes als die Farben. Passen Sie auf. Yo imam rupa mayam vegam sahati atari ti vuchati. Wer diese Wellen in dem großen Ozean in Gestalt von Farben Sahati tolerieren kann und nichts davon sich davon in Irre führen lässt, nicht anhaftet, nicht ablehnt, nicht verwirrt darüber wird, nicht ohne Tinamida, ohne mit ganze Klarheit betrachtet, mit Gleichmut, dann er hat dieses Ozean, er hat schon überschritten. Und dieser Ozean, dann Buddha sagt, ist Ozean, das voll von verschiedenen Wirbeln ist, von verschiedenen gefährlichen Wesen, von verschiedenen Haifischen, von verschiedenen Yakas, Dämonen, die in Tiefe von Ozean leben. Alles das wird man überwinden, überqueren können, wenn man diese Wellen im Gestalt von Farben tolerieren kann. Und dann geht er weiter. Ihr Bhikkhu, diese Ohr ist ein Ozean. Und was sind die Wellen vom Ohr? Die Töne. Dann noch ein Ozean. Was ist die Wellen in diesem Ozean? Ist was? Noch ein Ozean. Was für ein Ozean? Semmelknödel. Semmelknödel mit Champignonsauce. Noch ein Ozean. Mit Salat. Und Käsekuchen. mit Samen. Und noch ein Ozean, Körper. Diese Ozeane sind nur ein kleiner Platz. Deswegen, sie machen viel, viel Ärger, aber der größte Ozean, große Ozean, überall spürt man. Das ist dieser Körperozean. Was ist die Wellen in diesem Körperozean? Die Berührbare. Was ist Berührbare? Na? Ah ja. Ja, was lernen Sie jetzt? Körperkontakt. Na, natürlich. Ah ja, Sie haben vergessen, wo Sie sind. Mit dem Körper, was berührt man? Erde, Feuer, Wind. Und den, das, den lieben Wind, mit was berührt man? Direkt mit dem Geist. Dann, sechster Ozean, wichtigster Ozean. Wenn man die fünf frühere gut verstanden hat, dann kann man sechste Ozean auch verstehen, wichtigste Ozean. Was ist dieser sechste Ozean? Und was ist die Wellen in diesem Ozean? Geistobjekte, Dhamma, Dhamma Ayatana. Wer kann diese Dhamma Ayatana Sahati tolerieren mit so vielen Haifischen und so viele verschiedenen Dämonen und diese Ozeanmonster, der hat das überwinden. Dann wird er wie? Dann wie in der Schweiz. Ganz prima. Also muss man darauf besonders achten, dass wie erfährt man Atmen? Mit welchen Ozean erfährt man Atmen? Mit zwei Ozeanen. Mit Körperozean und mit Geistozean. Mit was erfährt man die Elemente? Auch mit zwei Ozeanen. Dieser Körperozean und Geistozean kommt dazu. Wichtigster ist natürlich Geistozean. In dem Geistozean, die meisten Haifische sich gefunden. Also, was heißt dann Sato Asasati, Sato Pasasati? Er schützt. Der Meditierende dann schützt sich von diesen Haifischen. Was sind die Haifische? Auch wieder, wir können rezitieren eine andere Sutta von Salayadana Samyutta. Der Buddha sagt, Balisa, was sagt man Balisa? Sechs Haken, mit denen man die Fische fängt. Haken. Wie sagt man? Diese Angelhaken. Was sind die Angelhaken? Für die Augen, die Angelhaken sind die Farben, die angenehm sind oder unangenehm sind. Das sind die Angelhaken für die Augen. Was sind die Angelhaken für die Ohren? Die Töne, die angenehm sind und unangenehm sind und auch neutral. Und so weiter für Nase. für diese Sammelknädeln. Dann für die Elemente, was sind die Haken für die Elemente? Die gemütliche Erde, gemütliche Wasser, gemütliche Feuer, weich. Das ist ein Hack für die Gedanken. Was sind die Haken? Gemütliche Geistobjekte, ungemütliche Geistobjekte. Das sind alles Haken da. Wenn man sich darauf fasst, nicht, man verliert Sati und man lässt sich, ja, dann die Meditation geht verloren. Muss man immer aufpassen, dass man nicht diese Haken schluckt. Wenn man Haken geschluckt hat, dann kann man nur bereuen. Egal, jetzt bei den Elementen, bei Anapanasati, gleiche Prinzip, Haken, darf man nie schnappen. Der in Vedana Samyutta, der Buddha sagt, ihr Bhikkhus, diese, was wir auch, diese angenehme Gefühle, wie soll man wie Wind betrachten? Hm? Winde wehen, nordliche Richtung, Winde wehen, südliche Richtung, Winde wehen, östliche Richtung. Manchmal so, manchmal so. Immer mit Achtsamkeit, nicht sich in nicht an nordliche Wind anhaften, nicht an westliche Wind anhaften, nicht an südliche Wind anhaften, das ist Achtsamkeit. Dann bleibt man mit voller Achtsamkeit, man atmet ein und man atmet aus. Wenn man so macht, dann kommt was für ein Gefühl? Angenehmes Gefühl. Man lässt sich nicht fangen in diesem angenehmes Gefühl. Man muss betrachten diese Gefahr, wenn man sich fängt. Dann Meditation geht weg. Ja, darf man beim Atmen, beim Ein- und Ausatmen, also dann gar keine angenehmen Empfindungen haben? Sollte man das nur technisch? Wieso darf man? Sie sollen angenehme, sonst geht das nicht einfach, die Meditation. Aber nicht diesen Hack schnappen, nicht den Hack schlucken. Einfach wie die Winde wehen lassen. Wie, Sie können nicht an Wind, wenn Sie an Wind anhaften, dann was geschieht? Große Frustration. Wenn Sie den Wind schnappen möchten, dann was passiert? Großes Problem. Schnappt man in der Leere vielleicht? Auf jeden Fall lässt sich der Wind, das ist Natur der Gefühle, dass sie sich ändern. Wenn man die Gefühle können sich ändern, kommt und geht in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Wenn man das versteht, dann ist man dabei. So wie Wind. Also, wir haben hier diese Teil muss man verbinden mit dem, was gesagt wurde. Über die Erde-Meditation. Warum soll man wie Erde sein? Weil die Erde UPK und unangenehme Sache kommt, Gott kommt, willkommen, diese angenehme Sache kommt, diese schöne Dufte von Blumen, willkommen, wenn was immer kommt, willkommen, das ist Natur der Erde. Und Natur der, bitte? Ich habe noch eine Frage. Gleichmut der Erde, die sich vor Gott nicht ekelt, sondern den Gott ebenso annimmt wie anderes, sind damit auch die Beschmutzungen des eigenen Geistes gemeint? Also alles. Das heißt, wie die Erde sollen wir dann zu unseren Beschmutzungen unseres eigenen Geistes ein ähnliches Verhältnis haben wie die Erde zu Gott oder anderen Unreinheiten? Das ist idealer Zustand, wenn Sie es machen können, dann die Schmutzungen, Beschmutzungen des Geistes können nicht bleiben. Natürlich, das ist der beste Zustand, aber es ist schwer. Erst muss man, damit man zu diesem Zustand kommt, erst muss man die Beschmutzungen des Geistes in Griff haben, dann kann man so eben. Wie können Sie so eben, wenn Sie voll von Beschmutzungen, Sie können nicht dann sich distanzieren. Nur wenn Sie die gute Eigenschaften entwickelt haben, dann können Sie es machen. Wenn der Geist ist voll von schmutzigen Sachen, er hat keine Fähigkeit, wie Erde alles akzeptieren. Er will sich, wenn er unangenehmes Objekt sieht, er wird sich gleich ärgern. Wenn er angenehmes Objekt sieht, er wird gleich anklingeln. Dann wie kann er so sein? Das ist nur theoretische Frage. Das ist gar keine Methode. Nee, ich stelle das ganz praktisch. Also für mich ist die Frage außerordentlich praktisch. Diese, weil ich eben in der Meditation meinen eigenen Beschmutzungen eben begegne. Und die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Mit Weisheit. Mit Weisheit. Und Weisheit ist eine Entwicklung. Weisheit ist nicht das so schneiden, so schneiden, so schneiden. Weisheit ist eine Entwicklung. Ist nur Intellekt so will schneiden. Aber Weisheit schneidet nie so. Das ist Samadhi. Wenn Sie Samadhi haben, dann ist alles klar. Bis Sie zu diesem Samadhi kommen, dann üben Sie muss man, wie man die fünf Beschmutzungen des Geistes beseitigt, welche fünf Hindernisse beseitigt, welche Methode. Wenn die fünf Hindernisse beseitigt sind, dann wunderschöne Eigenschaften alle kommen. Aber Sati ist am Anfang. Sati ist Anfang und in gewissem Sinne ist auch Ende alles. Wenn Sati zu volle Reife kommt und wenn Sie 10% Sati haben, dann sind Sie 10% dabei. Immer der Jnana Rama hat so fast sehr oft so gesprochen. Wenn 10%, dann 10% wach. Wenn 20, dann 20% wach. Wenn 30, dann 30% wach. Wenn 100%, dann sind sie dabei. Dann fragen Sie nicht mehr solche Fragen. Ja, konkret ist ja die Gier, das ist, das ist zu sehen, so auch eine Beschmutzung des Geistes. Na, es gibt, erst muss man mit den groben Sachen anfangen, dann mit feineren Sachen anfangen. Sonst geht es nicht. Meditation ist ein Prozess. Es ist nicht durch Kopf, sondern durch Erfahrung geht man hinein. Wenn Sie sich entscheiden, dass Sie Kalapa sehen möchten, das geht nicht. Sie müssen Schritt nach Schritt lernen. Sonst geht das nicht. Aber das ist ja die Motivation und die bleibt ja. Die Motivation ist in Ordnung, die muss da sein. Im letzten Sinne müssen Sie alles verlassen. Auch sogar Gier nach Dhamma. Aber ohne das kommt man auch nicht weiter. Das ist ein Prozess, alles was existiert, alle unsere Erfahrungen, was, wenn Sie Buddhismus lernen, dann sehen Sie sehr klar, sind nur Prozesse, indem man entscheidet, dass es so sein muss und man haftet daran. Das zeigt, dass man noch nicht sehr weit in diesen Prozess hineingetreten ist. Hineingetreten ist. Das heißt, dass man von der groben Gier dann immer zu feineren kommt, zum Beispiel. Immer zu feineren kommt. Diese fünf werden immer feiner. Wenn man erfüllt ist, dann ist man einfach wie was? Dann man weiß nicht, warum es so ist. Wieso es so ist. Es ist einfach so. Dann diese. Man hört die Töne und nur hören, man schmeckt nur die Semmelknödel, nur schmecken, man sieht die Farben, nur sehen, man nur riechen, man denkt, nur denken, man berührt Erde, nur Erde, dann ist man wie? Ein Freifliegender Sinneknöbel. In der Schweiz. In Tschechien ist es nicht so gut. In Schweiz vielleicht besser. Okay. Dann alles klar. Haben Sie verstanden? Sind Sie zufrieden? Ja. Sie sollen sehr zufrieden sein. Sehr sich freuen über Dhamma. Dann sind Sie schon dabei. Dann allmählich, nicht wahr, Reinhard? Dann werden wir wie was? Okay, dann wir gehen weiter. Also hier ist Schlüssel und man muss es verbinden mit dem, was früher gesagt war. Das ist Schlüssel, diese Achtsamkeit. Wenn man mit dieser Achtsamkeit arbeitet, dann wird man wohl imstande sein, allmählich genauso diese Qualitäten zu entwickeln, wie Erde, wie Wasser, wie Raum, dann die Öffnungen von Herz in unendlichen Dimensionen, von Liebe, von Gefühl von Mudita, Mitfreude, von Gleichmut, dann ohne Anhaften an und ohne Asmimana, ohne Manjana, ohne falsche Vorstellung von einem Ich. Ich habe noch eine Frage zu den fünf Hindernissen, gehört ja auch das Sinnenverlangen. Ja. Weil ist denn überhaupt ein Weg dankbar, wenn man jetzt nicht asketisch lebt? Dann ist ja das Sinnenverlangen ein integraler Bestandteil des Lebens. Ja, das denken Sie. Was für den Weisen erscheint als Leiden, für die Verwirrten erscheint als Freude. Was Freude für die Verwirrten erscheint als Leiden für die Weisen. Dann sie müssen sich entscheiden, ob sie als verwirrter Mensch leben möchten oder als Weise. Das ist eine Entscheidung mit ihnen, nicht mit mir. Wenn sie die innere Freude erfahren, dann werden sie wohl nicht mehr so viel an diese Sinnenfreude anhaften können. Das ist nicht möglich. Und Meditation ist nichts anderes, als immer mehr und mehr innere Freude zu erfahren. So ist es in Samatha, so ist es auch in Vipassana. Deswegen meditiert man. Wenn man nicht zu innere Freude kommt, wie dann niemand meditiert. Man meditiert eben, dass man diese Freude erfährt, nicht anderes. Wenn Sie nicht überzeugt sind, dass diese Freude viel größer ist als Sinnenfreude, dann keinen Sinn zu meditieren. Natürlich. Ist das klar? Noch ein Zeichen. Nehmen wir an, dass es nicht ganz klar ist. Ich nehme an, dass es nicht ganz klar ist, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann heißt es, dass man als Mensch, der ein Hausleben führt, im Prinzip in den Möglichkeiten, meditativ Fortschritte zu machen, doch stark eingeschränkt ist. Nicht eingeschränkt. Wer sagt, dass er nicht eingeschränkt ist? Natürlich eingeschränkt. Der Buddha hat auch so gesehen, deswegen hat er alles verlassen. Seine Palaste, seine schönen Frauen, alles hat er hinter sich gelassen. Ich meine, es ist nur wichtig, dass man das weiß, nicht? Dass man das einfach weiß und dann für sich auch eine Entscheidung trifft und nicht eine halblebige Sache macht. Ja, da müssen Sie wissen, was Sie im Leben wollen, das ist klar. Wenn man nicht weiß, was man will, kann man nichts machen. Nichts im weltlichen Leben, nichts in Meditation, nichts in allen Sachen. Muss man klar wissen, was man will. Nur dann kann man konsequent arbeiten. Okay, dann wir sind, jetzt kommen wir zu eigentliche Meditation. Und es geht jetzt vier Übungen, die mit an Körper gerichtete Achtsamkeit zu tun haben. Also das ist dann Kaya Gata Sati Teil. Und den Übungen, die zur Meisterschaft des Geistes führen. Also wenn er lang einatmet, jetzt, was wichtig ist zu verstehen, dass diese vier Übungen ist Gradierung in Weisheit. Je tiefer kommt die Weisheit zum Ausdruck, dann desto näher nähern wir uns zur Versenkung. Dann, es fängt an mit, wenn er lang einatmet, versteht er. Pajanati. Pajanati ist nicht, Pajanati heißt verstehen, aber verstehen ganz detailliert. Es ist nicht normales Verstehen. Jedes kleines Kind versteht, ich atme lang oder ich atme kurz. Aber das ist nicht dieses Verständnis gemeint. Pajanati ist von Panya. Das ist sehr Expertverständnis. Er weiß nicht nur, dass er lang einatmet, er weiß auch, die Umstände von weißen Einatmen, von den langen Einatmen und Ausatmen. Warum? Was sind die Ursachen dafür? Das ist dann Weisheit. Die Ursachen für dieses Expertenwissen. Die Ursachen für dieses Expertenwissen. Dass er, nee, Ursachen für lange Atmen. Wie ist es so, dass diese Atmen lang erscheinen? Lang heißt, dass in diese Adhana, dieser Weg ist lang, diese Dauer ist lang. Warum diese Dauer ist lang? Zeitdauer ist lang. Warum? Er versteht genau. Durch fortwährende Achtsamkeit. Durch viele, viele Sachen sind da, die Geist und körperliche Gestalten kommen zur Ruhe. Er versteht diesen Prozess, wie sie zur Ruhe kommen, wie sie zur Ruhe bringen. Er hat Verständnis von dem Prozess. Es ist nicht einfach lang einatmen, sondern mit Verständnis. Lang atmet er ein, lang atmet er aus. Und er versteht genau, was da geschieht. Und was sind die Ursachen, die Bedingungen von diesen langen Atemzügen? Entspannung, Ruhe, Gelassenheit. Viele Sachen sind da. Sankaras verstehen. Ne? Sankaras. Wenn er kurz einatmet, versteht er, ich atme kurz ein. Also erst kommt lang, dann kommt kurz. Das ist auch nicht zufällig. Warum? Es ist nicht zufällig, wenn bevor man in Zustand von Versenkung kommt, der Geist und Körper müssen sich daran gewöhnen. Dann kommt es zu innere Unruhe, der Herz wird klopfen, dann kommt kurze Atmen, die Beschmutzungen des Geistes kommen raus. Alle diese Sachen können geschehen. Nur wenn man wie wir schon gesagt haben, wenn man die körperliche und geistliche Sankharas Gestalten einigermaßen beruhigt hat, dann kommen bestimmte Probleme raus, sonst nicht. Dann können erscheinen verschiedene Probleme auf körperlicher Ebene, auf geistlicher Ebene, alles Mögliche. Das wird reflektiert auf Qualität von Atmen. Dann dritte Übung ist mit noch mehr Verständnis. Was erübt sich? Die Sikkhati. Das heißt, noch tiefere Ebene von Verständnis da vorhanden ist. Das heißt, dass er jetzt gewissermaßen schon diesen Prozess verstanden hat. In Patisambhidamagga, was auch in Visuddhimagga sich findet, ich erkläre das mit vierten Übung zusammen. Also wenn was gemeint ist hier, erübt sich, ich werde ausatmen und dabei den ganzen Atmenkörper erleben, erübt sich, ich werde einatmen und dabei ich werde einatmen und dabei den ganzen Atmenkörper erleben, erübt sich, ich werde ausatmen und dabei den ganzen Atmenkörper erleben. Also was wir hier haben, wir haben morgen schon darüber gesprochen, dass die Training in Samatha und Vipassana ist Training in Meisterschaft von Achtsamkeit, Meisterschaft von Manasikara, Aufmerksamkeit. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Dann besonders in nördlichen Traditionen, der ganze Prozess von Samatha und Vipassana wird im System von Asanga 40 Sorten von verschiedenen Manasikaras im Geiste machen, je nach der Entwicklung in Samatha und Vipassana. Sehr, sehr tiefe Lehre. Und hier in Bezug auf Atmen, wir haben schon gesprochen von 7 oder 8 Sorten von Manasikara, die vorhanden sind in Bezug auf Atmen. Erst fängt man an mit Ganana, mit einfach Zählen, damit man bleibt bei dem Atmen. Das ist erste Manasikara, erste im Geiste machen von dem Atmen. Damit der Objekt nicht weggeht, dann man zählt ihm. Wenn der Objekt bleibt, dann kommt man zum nächsten Schritt in Manasikara. Und dieser zweite Schritt ist verbunden in der Theravada-Tradition mit dritten Schritt, nicht in der nördlichen Tradition. Das heißt, den Objekt folgen und berühren auf einem Punkt. Den Atem an einer Körperstelle beobachten, kann man so sagen? An einer Stelle beobachten. Das ist dann Gleichnis von den Säge. Stellen Sie sich vor, dass Sie haben ein Holz Balken, dass Sie mit Säge schneiden oder sägen möchten. Dann, was machen Sie? Sie legen das auf eine gleichen Ebene und dann zwei große Männer kommen mit Spagat und Ziege und dann sie zeigen das. Und was machen sie? Sie konzentrieren sich auf eine Stelle. Indem sie sich konzentrieren an eine Stelle, können sie sehr gut ihre Anstrengung erfolgreich bis zu Ende führen. Wenn sie die wackeln von einer Seite zur anderen Seite, sie kommen nicht mit ihrer Anstrengung und mit ihrer Bemühung wird nicht erfolgreich. Und das Sägeblatt ist der Atemstrom und die Berührung ist nur der Punkt, wo Säge Punkt, wo man diese wo man Atmen wahrnimmt. Das ist dieser Punkt. Am Anfang ist es Körperberührung, kommt mehr zum Ausdruck, genauso wie sie mit den Elementen geübt haben. Dann wird es mehr und mehr mentale Berührung. Weil Konzentration kommt nur mit mentalen Berührung. Wenn diese mentale Berührung wird sich nicht ändern, und wenn auf diese mentalen Berührung alle nötigen Tugenden des Geistes sich gesammelt haben, dann sind sie dabei. Und wie dieser Prozess ist, dann erklären wir morgen. Und eine Frage, ist es auch geeignet, das Heben und Senken der Bauchdecke als Übung zu nehmen? Nicht für Vertiefungsmeditation. Für oberflächliche Vipassana-Meditation gilt das. Sie haben das erfunden, dass es ist nicht erwähnt nirgendwo in den Schriften, aber der gute Mahasi Sayadaw hat gefunden, dass es nützlich ist für die Anfänger, dass sie damit gut anfangen können und in unmittelbare Erfahrung von den fünf Khandas kommen. Dann haben sie das entwickelt. Aber streng gesagt, sie kommen nicht zu tiefe Samatha und auch nicht zu tiefe Vipassana dabei. Das bleibt nur ziemlich oberflächlich. Ich wollte gerne noch fragen zum zweiten Punkt. Da haben wir heute Morgen gesagt, das ist das Folgen, also dem Atem folgen. Folgen. Aber das ist dann schon nicht ein Punkt, sondern das Folgen in den Körper? Oder in Theravada-Tradition, Besonderheit ist in Theravada-Tradition, das ist schon auf Punkt, ein Punkt. In der nördlichen Tradition nicht. Aber Sie lassen nördliche Tradition beiseite, eben jetzt nach Theravada-Tradition. Also das würde heißen, an dem Punkt einfach in Folgen, wie es schwächer und stärker? Also erst, sie bleiben bei dem Objekt. Wenn sie klar lange Zeit bei dem Objekt bleiben, dann sie werden die Fähigkeit entwickeln, Objekt zu fokussieren. Wenn sie nicht bleiben bei dem Objekt, sie haben nicht diese Fähigkeit. Dann, wenn die Fähigkeit da ist und sie können Objekt fokussieren, nicht durch Anstrengung, sondern nicht durch Anhaften, sondern durch die Tugenden des Geistes, dann sie bleiben sie auf einem Punkt, sie sehen, obwohl sie nicht den Atmen innerhalb des Körpers befolgen, sie sehen den ganzen Atemzug, dass diese Mitte von Atemzug am Brustende von Einatmenzug hier, dann wieder Anfang von Ausatmenzug hier, Mitte hier, Ende hier, alle sehen sie auf einem Punkt. So wie dieses Gleichnis von der Zäge, sie folgen nicht so, sondern sie sehen auf einen Punkt ganze. Und Visuddhimagga gibt dann auch viele andere Gleichnisse, dann, weil es sehr wichtig ist in diesem System. In China ist ganz anderes. Wenn Sie lernen nach Tiantai-System oder nach chinesischen Meditationssystemen, Sie wirklich folgen, atmen im ganzen Körper und sehen, wie ganzer Körper, jede Pore von Körper atmet, einatmet und ausatmet. Das ist sehr gute Meditation auch, aber nicht in Theravada. In Theravada auf einen Punkt. Und Gleichnis zum Beispiel mit diese Torwächter. Torwächter, der wenn in einem Stadt das mit Mauer, dann der früher, wenn sie der Zöllner, der in der Stadt am Tor der Stadt saß, er brauchte nicht außer der Stadt gehen, er brauchte nicht in eine Markthalle hingehen, er blieb am Tor und er sah jede Bullkarre oder Pferdkarre, die vorbeigeht und hat gecheckt, was für Waren da sind. Und je nachdem hat er diese vier König Steuer genommen. Genauso macht man mit dem Atmen. Man braucht nicht zum Markt zu gehen, man braucht nicht außer der Stadt zu kontrollieren, man bleibt bei einer Stelle und sieht genau, was da passiert, was für Atmen da ist. Aber mehr sprechen wir darüber morgen. Noch eine Frage? Bitte, bitte. Sie kennen ja sicher diese Diskussion, ob es hier um Atemkörper oder nur um Atem geht. Da streiten sich die Experten darüber, was sollen wir davon halten? Oder was halten Sie davon? Was ist besser? Atemkörper, gibt es viele Erklärungen über Atemkörper. Atemkörper, wenn Sie lesen zum Beispiel Kommentar zu Anapanasati Sutta, Atemkörper bedeutet nichts anderes als wie Windelement. Dann, Sie müssen verstehen, bei Atmenmeditation gibt es viele Körper. Gibt es Körper, Windelement ist auch ein Körper, ist zusammengesetzt von, jetzt haben Sie damit gearbeitet, Stützen und aber dann es ist Rupa, die vier Elemente ist auch ein Körper. Dann dieser Körper ist da, dann muss auch da auch in dieser Meditation auch dieser Namakörper sein. nicht nur Rupa-Gerpa, auch Nama-Gerpa ist dabei. Achtsamkeit gehört zu Nama-Gerpa. Dann, sie haben sozusagen drei verschiedene Körper. Sie haben Rupa-Körper, sie haben Nama-Körper und sie haben diese Windelement-Körper, was am deutlichsten als Einatmen und Ausatmen erscheint. Dann drei verschiedene Körper. Muss man flexibel in der Interpretation sein. Na prima, dann wir haben noch zwei Abende. Wir werden das detailliert besprechen. Wir haben dann bestimmt noch Zeit für Diskussion. Und wir haben noch morgen gewiss Zeit für weitere Erklärungen. Dann hoffentlich bekommen Sie das alles klar. Jetzt, was wichtig ist, arbeiten Sie wieder durch den Körper, fegen mit den Eigenschaften. Und wenn der Kurs zu Ende geht, dann einfach arbeiten Sie weiter mit den Atmen. Es wird im täglichen Leben, es ist schwer mit den Elementen. Aber Sie bringen dieses Verständnis, was Sie bekommen haben, in dieser Meditation. Dann, so wie Rahula, kommen Sie in höhere Ebenen von Meditation. Auch wenn Sie nicht die Kalapas diesmal sehen, dann nächstes Mal. Meditation geht immer weiter, aber indem Sie verstehen, was die Eigenschaften sind, was die Qualitäten, die mit Erfahrung von Eigenschaften verbunden ist, wird sich bestimmt Ihre Meditationserfahrung vertiefen können. Okay, dann jetzt machen wir Pause. Sadhu, sadhu, sadhu.